Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchie! Projekt A. Reise zu anarchistischen Projekten in Europa. Das ist der Titel eines Dokumentarfilms, der im kommenden Jahr erscheinen wird. Die Regisseure besuchten während der letzten Jahre viele Projekte in Spanien, Griechenland, der Schweiz und Deutschland. Manche davon bezeichnen sich selbst explizit als anarchistisch, andere tun dies nicht, trotz ihrer anarchistischen Organisierung, Methodik und Zielsetzung. Gemein ist ihnen allen der Wunsch nach einer anderen, einer neuen Gesellschaft. Unterschiedlich sind ihre Herangehensweisen. Wir sprachen mit Moritz, einem der Regisseure. Ja, dann fangen wir mal an. Dann stell dich doch einfach mal kurz vor. Erzähl mal ein paar Sachen über dich. Wie bist du jetzt überhaupt so zu dem Projekt gekommen, zum Anarchismus? Ist ja ein anarchistisches Projekt, über das wir jetzt reden. Ich bin Moritz, ich bin einer der Regisseure von Projekt A, eine Reise zu anarchistischen Projekten in Europa. Und wir arbeiten inzwischen schon über 4 Jahre an dem Projekt und die Idee entstand eigentlich, als ich 2008 Horst Stohwasser kennengelernt habe. Der war damals auf einem Kongress für partizipative Demokratie und hat dort über seine anarchistischen Ideen erzählt. Und also ich komme schon auch irgendwie so ein bisschen aus einer politischen Ecke. Meine Eltern waren irgendwie politisch unterwegs und auch irgendwie so in der Jugendzeit irgendwie Punk sozialisiert in München. Und Stohwasser hat aber irgendwie das erste Mal mir wirklich die anarchistische Theorie näher gebracht und ich habe gemerkt, dass da einfach ganz viele Sachen irgendwie drin stecken, die viele, glaube ich, der brennenden Fragen unserer Zeit irgendwie beantworten. Und ich glaube aber, dass das anarchistische Gedankenkonzept so in den letzten, naja, eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist und auch irgendwie in der Diskussion in so eine Ecke geschoben ist, die dem eigentlich gar nicht gerecht wird, was da drin steckt. Und das war eigentlich so der Ausgangspunkt für den Film, dass ich gesagt habe, okay, da gibt es viele Missverständnisse, mit denen man aufräumen kann und es gibt aber auch eine lebendige anarchistische Szene. Und das war eigentlich so der Ausgangspunkt, zusammen mal zu gucken, was ist denn heute noch da auf der einen Seite und auf der anderen Seite, zu sagen, man macht irgendeinen Film, der in die anarchistische Theorie einführt. Und der Co-Regisseur ist Marcel, der sitzt in Altötting. Auch macht ein Mietshäuser-Syndikatsprojekt irgendwie da und gemeinsam haben wir das eigentlich dann entwickelt und jetzt über die letzten 4 Jahre gedreht. Also seid ihr zwei quasi die Basis und habt drumherum... Genau, wir sind die Basis und dann gab es eigentlich dann einen Haufen Leute, die außenrum so mit assoziiert sind, die dann in Spanien mit dabei waren und in Griechenland haben wir einen Freund mitgenommen, der ein Jahr lang da gelebt hat und auch irgendwie viele Kontakte irgendwie da hat. Dann in München gibt es den Peter Seifert, der sich viel mit Anarchismus-Theorie auseinandergesetzt hat, der irgendwie uns immer so im Hintergrund auch mit beraten hat. Frank Müller, der Cutter, der auch so ein Alt-Anarcho ist. Und da gibt es ein relativ großes Feld an Menschen, die auf die eine oder andere Art irgendwie an dem Projekt mitwirken. Gut, ihr hattet dann zu zweit irgendwie diese Idee. Wie seid ihr dann weiter vorgegangen? Also die anarchistische Bewegung in Europa ist ja sehr vielschichtig und zahlreich. Seid ihr da einfach auf gut Glück mal losgefahren? Wie habt ihr euch da vorher das Konzept überlegt? Welche Projekte wolltet ihr besuchen? Wie lief da die Auswahl? Naja, es war wirklich so, dass am Anfang halt Horst Stohwasser auch sehr in das Projekt irgendwie mit eingebunden war und der hat natürlich ein großes Netzwerk auch irgendwie gehabt und hatte dann zum Beispiel einen Kontakt nach Spanien hergestellt. Irgendwie klar, Barcelona oder Katalonien ist irgendwie, kommt man letztendlich bei dem Thema auch irgendwie nicht vorbei und dann waren wir da unten und dann hat letztendlich immer eins zum anderen geführt und dann ist halt leider Stohwasser 2009 irgendwie verstorben und von da an haben wir, das war schon auch irgendwie so ein Break für uns, dass wir dann uns nochmal überlegt haben, okay, was wollen wir eigentlich und wie erzählen wir es irgendwie weiter. Und dann war es aber auch irgendwie so, dass wir uns da eigentlich haben leiten lassen. Also man, weißt du, man lernt jemanden kennen und dann war zu dem Zeitpunkt war einfach Griechenland sehr, sehr aktuell auch. Irgendwie so ein bisschen die ganze Szene hat irgendwie nach Athen geblickt und das war immer so dieser, schon auch so ein bisschen dieser Mythos, die neue anarchistische Szene in Exarchia. Und dann sind wir natürlich auch irgendwie runtergefahren und dann lernt man vor Ort Leute kennen und so hat dann eins immer zum nächsten irgendwie geführt. Und in Spanien war es dann auch so, dass wir halt auf der einen Seite diesen historischen Aspekt hatten. Da gibt es irgendwie eine ganz, ganz, ganz lustige Truppe von Leuten, die so anarchistische Stadtführungen machen. Wir haben überlegt, okay, wie kannst du diesen historischen Teil filmisch da auch irgendwie einbetten? Das ist jetzt nicht nur so ein totales Archivmaterial und irgendwie alte Männer, die über die glorreiche Zeit des spanischen Bürgerkriegs irgendwie sprechen. Und haben dann Mariano gefunden, der auch im Film vorkommt, der auch den man im Trailer auch irgendwie sieht, der halt diese Stadttouren macht. Und dann sind wir mit so einem riesen Reisebus durch Barcelona getingelt und an die historischen Plätze und er hat dann irgendwie dazu was irgendwie erzählt. Und haben dann auch in Spanien nach Kollektiven gesucht, weil ja so dieser anarcho-syndikalistische Gedanke natürlich schon auch ein spannender Aspekt ist und mussten dann aber irgendwie feststellen, dass es wirklich so, ich meine, wie es damals war, ist es sowieso nicht mehr, aber wir haben halt gedacht, okay, es gibt schon noch irgendwie Kollektive, die das irgendwie weitergeführt haben, haben dann aber gemerkt, dass das schon der Franco-Faschismus einfach wahnsinnig viel in Spanien auch irgendwie kaputt gemacht hat und so jetzt eine Fabrik oder sowas gibt es dann irgendwie doch nicht mehr, die wirklich anarcho-syndikalistisch oder kollektiv geführt ist. Und das sind dann durch die Recherche vor Ort dort auf die CIT gestoßen. Und das ist eigentlich so, wie es immer gelaufen ist. Man fährt halt irgendwie hin, trifft Leute und dann kristallisiert sich irgendwie raus, was man spannend findet und was irgendwie nicht. Und in Deutschland sind wir auch relativ früh, haben wir die Hanna Pollich halt kennengelernt, die halt so diesen Aktivismus oder so Schienenblockaden eigentlich viel macht. Ja. Und es war schon der Gedanke, dass man sich halt in den einzelnen Ländern unterschiedliche Aspekte rausnimmt. Also in Griechenland ist es dieses Empörtsein, dieses durch die Missstände, Leute, die auf die Straße gehen und so das Gefühl haben, sie wollen irgendwas machen und irgendwie einfach eine sehr lebendige Szene ist und so erstmal aus diesem Dagegensein und aus der Notwendigkeit des wirklich repressiven Systems zu gucken, was kann man an Alternativen irgendwie aufbauen. In Deutschland ist es bei der Hanna ist es halt vor allem der Anti-Atom-Kampf, den sie sich irgendwie so auf die Fahne geschrieben hat, wo man aber auch ganz schön sehen kann, so okay, wie hat sich über eine wirklich lange Zeit, haben sich da auch Mechanismen und Werkzeuge herausgebildet, wie du effektiv gegen Missstände irgendwie vorgehen kannst. So. Und das sieht man ja am Wendland schon, dass es da Wege gibt, die durchaus auch irgendwie sehr effektiv sein können. Und in Spanien war halt dieser Kollektivgedanke, wo wir dann aber auch gemerkt haben, okay, das steckt wirklich in den Kinderschuhen, wobei der Ansatz der CEC halt sehr spannend ist, weil sie wirklich eine große Vision haben, die jetzt aus so einem partiellen Widerstand oder so zu sagen, okay, man macht ein kollektives Projekt, eigentlich wohin wollen, wo das gesamte Leben auf so einer Netzwerkebene kollektiv gestaltet werden kann. Ist aber auch dort noch sehr in den Kinderschuhen und so sind wir letztendlich dann zum Kartoffelkombinat gekommen, weil wir uns dann umgeguckt haben und geguckt haben, okay, was gibt es denn in Deutschland für kollektive Betriebe, die aber eben auch jetzt nicht nur in einem kleinen Kreis funktionieren, der dann so innerhalb der Szene halt irgendwie gut funktioniert, sondern was für Ansätze gibt es, die man auch auf ein größeres gesellschaftliches Modell übertragen könnte. Und das Kartoffelkombinat zum Beispiel ist nicht explizit anarchistisch, aber ich finde, es sind halt ganz viele Gedanken oder Ansätze drin, die sich letztendlich auf anarchistische Grundprinzipien berufen. War das deine Frage? Ja. Genau. In eurem Film setzt ihr nach anarchistisch auch ein Sternchen, weil es ist ja, also anarchistisch ist ja erstmal ein Label. Jeder, alles kann sich ja erstmal anarchistisch schimpfen und ja. Es gibt ja auch sehr viel Diskussion drum, was denn jetzt nun anarchistisch ist, was es nicht ist. Viel auch anarchistische Konflikte. Was waren da eure Kriterien? Also seid ihr auch auf Projekte gestoßen, die ihr erstmal interessant fandet, wo ihr auch aber irgendwann gemerkt habt, das geht nur bis zu einem gewissen Grad. Wie waren da so die Diskussionen unter euch? Ja, wir sind da eigentlich relativ intuitiv auch rangegangen. Also wir haben uns unterschiedlichste Projekte irgendwie angeguckt und haben dann aber immer relativ schnell gemerkt, so, okay, wo tritt das auch mit uns in Resonanz und was ist es denn, was wir da rausziehen können? Und so kommt auch dieses Sternchen zustande, eben so wie beim Kartoffelkombinat, die sich selbst nicht anarchistisch nennen, aber die in gewisser Weise, denke ich, viel anarchistisch sind als einige Projekte, die sich selbst vielleicht als solchen irgendwie bezeichnen. So. Und ich glaube, es geht ja auch da, letztendlich geht es darum, dass man nicht so sich dieses Label aufdrückt oder, sondern ja, es geht letztendlich darum, irgendwie Wege zu finden, die funktionieren oder, ja, das ist ein blöder Satz, das kann, aber ihr könnt das ja alles irgendwie schneiden. Also letztendlich geht es nicht um das Label anarchistisch, sondern für mich geht es irgendwie darum, die Grundgedanken wieder mehr in die Diskussion zu bringen und zu gucken, was funktioniert und was funktioniert nicht. Ob das jetzt anarchistisch sich nennt oder nicht, ist dann letztendlich gar nicht so entscheidend. Und da gab es klar auch irgendwie Projekte, wo wir erst hingegangen sind und dann halt auch irgendwie gemerkt haben, ja, es funktioniert nicht. Und das war aber auch öfters dann irgendwie beiderseitig so. Also man muss auch ganz klar sagen, also wir haben ja 2008, als wir mit dem Projekt angefangen haben, sind wir auch diesen klassischen Weg der Filmförderung gegangen, so, weil es uns auch irgendwie wichtig ist, letztendlich einen Film zu machen, der halt nicht nur für die Szene funktioniert, sondern auch irgendwie für ein breiteres irgendwie Publikum. Und haben dann auch da Filmförderung bekommen, jetzt nicht wahnsinnig viel, aber doch irgendwie Filmförderung auch irgendwie bekommen. Was zum Beispiel bedeutet, dass es erst eine klassische Auswertung, auch eine Kinoauswertung angestrebt ist. Das heißt in dem Moment aber auch, dass es nicht copyleft ist. Also das heißt irgendwie, wir können nicht von Anfang an den Film komplett frei zur Verfügung stellen, sondern es wird halt erstmal eine Kinoauswertung geben, die geht dann irgendein halbes Jahr und dann kann man danach ihn halt zur Verfügung stellen. Und da gab es aber auch irgendwie Projekte, die gesagt haben, so nee, dann arbeiten wir nicht mit, weil es muss von Anfang an, muss jeder mit dem Material machen können, was er eigentlich irgendwie will. So. Aber Marcel und ich, wir machen halt irgendwie Film und wir wollen davon auch irgendwie leben können. Und dann muss man sich halt auf so gewisse Sachen auch irgendwie einfach einlassen. Letztendlich finde ich es dann wichtiger, weißt du, dass man viele Menschen irgendwie erreicht und wenn das dann bedeutet, dass man in das erste halbe Jahr halt irgendwie nicht irgendwo im Internet frei zur Verfügung zu stellen kann, aber ihn danach zur Verfügung stellt, ist das letztendlich für mich irgendwie entscheidender, als dass es von Anfang an diesem Label, also dann sind wir wieder bei so einem Label Copyleft, dass man das dem dann aufdrücken kann. Wie waren denn die Dreharbeiten konkret? Weil ich kann mir vorstellen, ihr wart ja auch in Saint-Imier, wo es ja wirklich ein massives Presseinteresse gab, was ja teilweise dazu geführt hat, dass Leute irgendwie von drei Seiten mit Kameras belämmert wurden. Und im Allgemeinen gelten Anarchistinnen ja oft nicht gerade so als zeigefreudig, gerade wenn es um das eigene Gesicht irgendwie in einer Dimension geht, die jetzt über lokale Projekte hinausgeht. So, seid ihr da oft auf Widerstand gestoßen? Gab es Leute, Menschen, die nicht mit euch reden wollten, zumindest nicht in so einer direkten Kamerasituation? So, wie war da das Feedback? Gab es auf jeden Fall. Also wir haben da irgendwie wirklich alles erlebt, von totaler irgendwie Ablehnung bis aber auch irgendwie totale Offenheit. Und Griechenland zum Beispiel ist da wahnsinnig extrem. Also was aber auch irgendwie damit zusammenhängt, dass auch ganz viele schlechte Erfahrungen aus der Bewegung mit Medien gemacht wurde. Und also da gab es irgendwie Situationen, wo auf Demos dann sie uns die Kamera fast aus den Händen geschlagen hätten oder Marcel auch einmal irgendwie mit einem Stein beworfen wurde. Und da es natürlich auch so war, aber auch geschuldet der Situation, dass es einige Leute gab, die halt gesagt haben, sie wollen nicht mit ihrem Gesicht irgendwie auftauchen. oder wir gewisse Sachen auch nicht drehen konnten. Wir konnten zum Beispiel keine Plenars drehen, was ich irgendwie sehr schade finde, weil es auch irgendwie ein wichtiger Aspekt in der Bewegung irgendwie ist. Aber dem haben wir uns halt dann einfach irgendwie angepasst. Und in Griechenland war es dann schon so, dass da wirklich auch irgendwie eine Freundschaft zu den Leuten irgendwie entstanden ist. Und dann muss man sich halt irgendwie darauf einstellen und nach Wegen suchen, wie man das halt irgendwie umgehen kann, dass man die Leute irgendwie schützt und auf der anderen Seite trotzdem die Dinge, die wir erzählenswert finden, trotzdem irgendwie erzählen kann. Aber es gab auch Situationen, wo halt dann wir erst uns eigentlich was oder ein Projekt rausgesucht hatten und da auch gerne gedreht hätten, wo es dann letztendlich halt nicht zustande kam, aus genau den genannten Gründen. Und das ist aber, also das ist, es ist schon so ein ambivalentes irgendwie Thema, weil ich teilweise halt auch irgendwie das Gefühl habe, dass da ein gutes Stück irgendwie weil Paranoia irgendwie da ist. Und es gibt Situationen, wo es gerechtfertigt ist und andere Situationen, wo es aber auch wieder nur so ein Dogma ist, dass man halt gegen Kameras ist. Und ich würde mir da auch irgendwie wünschen, dass man das als eine Chance irgendwie sieht und da gehört irgendwie Vertrauen zu, aber ich glaube, wir kommen da auch irgendwie nur aus unserer Nische raus, wenn man halt eine Offenheit hat. Und das war irgendwie was ich sehr an Struwasser auch irgendwie geschätzt habe, so, dass er da wirklich auch sehr offen war und irgendwie wirklich dem auch ein Gesicht gegeben hat und irgendwie nach außen gegangen ist. Und das ist in der CEC ist das auch so. Also es ist, mir ist noch geplant, ein Interview mit Enrique Durand, mit dem wir auch irgendwie im Austausch sind. Und ich meine, das ist jemand, der wirklich irgendwie im Untergrund lebt, so, aber trotzdem ist ihm einfach irgendwie bewusst, so, was für eine Strahlwirkung so ein Projekt auch irgendwie hat und wie wichtig es auch irgendwie ist, die Ideen nach außen zu tragen. Und da lässt er sich dann auch irgendwie darauf ein. So. Weiß nicht, ob du seine Geschichte kennst. Da würde ich jetzt mal direkt nachhaken. Es ist ja auch eine sehr schillernde Figur, beziehungsweise das, was er gemacht hat. Willst du dazu vielleicht mal ein paar Worte sagen, beziehungsweise auch, wie da der Kontakt hergekommen ist? Weil im Telefonbuch dürfte er ja jetzt nicht gerade auftauchen. Na, wir waren eben in Spanien und sind dann auf die CEC aufmerksam geworden, die Kooperative Integral de Catalunya, die Enrique Durand halt irgendwie mitgegründet hat. Und da kamen wir halt dann relativ schnell zu dem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, es wäre auch irgendwie spannend, mit ihnen da in den Kontakt zu treten. Und wir kennen natürlich einen Haufen Leute, die ihn auch persönlich irgendwie kennen und viel auch irgendwie mit ihm zu tun haben. Aber letztendlich kann man ihn einfach anschreiben. Es gibt er hat eine Seite oder die CC hat eine Seite und da schreibst du eine Mail hin und dann meldet er sich auch. Also der macht auch irgendwie, das ist wirklich das, was er halt auch irgendwie tut, die Ideen zu verbreiten. Und hat er da schon eine ziemlich mediale Aufmerksamkeit. Und ich finde einfach das, was er tut, wahnsinnig irgendwie konsequent. Ja? Also zu sagen, okay, ich beklaue die Banken um 500.000 Euro und stecke sie einfach in solidarische, nicht kommerzielle irgendwie Projekte irgendwie rein und opfere letztendlich dafür meine persönliche irgendwie Freiheit. Er hat ja die Banken nicht klassisch beklaut, wie man sich das ja jetzt so in alter expropriatorischer Tradition vorstellt. Ja. Willst du da vielleicht noch ein, zwei Sätze zu sagen? Ja, also ich glaube, also es war die Aktion die Aktion von Enrique hat ja letztendlich irgendwie zwei Ansätze. Auf der einen Seite war es halt zu sagen, okay, man kommt irgendwie an Geld, das man in Projekte reinsteckt, wo man auch sagen kann, okay, letztendlich die Projekte sind im öffentlichen Interesse und das Geld sollte der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Und letztendlich das Geld, das bei den Banken irgendwie rumliegt, gehört, glaube ich, mehr uns, als dass es den Banken irgendwie gehört. Und zweitens aber auch irgendwie aufzuzeigen, wie perfide dieses Banksystem auch irgendwie ist und wie einfach irgendwie es ist, auch irgendwie an Geld zu kommen. So. Und wie es auch irgendwie im Interesse letztendlich der Banken ist, irgendwie Kredite zu vergeben, wo vielleicht auch klar ist, dass die gar nicht irgendwie funktionieren, weil es in deren Interesse ist, dass sie einfach ja, die Zinsen und Zinseszinsen dann irgendwie einfahren. So. Und er hat da ja mit mehreren Projekten bei unterschiedlichsten Banken, ich glaube waren 8, also müssen wir jetzt nochmal nachgucken, genau weiß ich es irgendwie nicht, hat er sich dieses Geld zusammengeliehen. Und dann aber gesagt, er wird es nicht zurückzahlen. Und das hat aber auch irgendwie öffentlich irgendwie verkündet. Und dann wurde er gesucht von Interpol und hat sich dann aber auch gestellt. Also es gab dann eine Gerichtsverhandlung, wo dann aber relativ schnell klar war, dass das, worum es ihm geht und die Message, die er eigentlich da nach außen hatte, die wurde einfach auch irgendwie nicht gehört. Und dann hat er gesagt, okay, es macht eigentlich keinen Sinn mehr, sich den zu stellen, und ist dann irgendwie in den Untergrund gegangen. Und das ist jetzt, weiß ich, wie lange ist das her? 2 Jahre oder sowas? Ich glaube schon, ja. Fast 3 Jahre, wo er jetzt irgendwo in einem der europäischen Länder sitzt. Ja, das sagtest ja seit 4 Jahren. Ja, eigentlich sind es 6 Jahre. Ich rede mir das immer schön. Genau, seit 4 oder 6 Jahren beschäftigt ihr euch jetzt mit dem Projekt. Seid viel rumgekommen, habt viele Projekte kennengelernt, viele Menschen kennengelernt. Sowas prägt ja auch mit Sicherheit. So, was habt ihr da für euch irgendwie rausgezogen? Hat sich da eure Sicht auf den Anarchismus verändert, so für euch persönlich was verändert? Oder ist es, ganz polemisch gesagt, einfach ein Filmprojekt, was jetzt dem Ende entgegengeht? Naja, also das ist bei mir, und ich denke, das ist bei Marcel auch schon so, dass wir jetzt die Projekte, die wir machen, die kommen wirklich immer aus einer ganz persönliche Motivation irgendwie heraus. Also es ist nicht der Gedanke, man macht irgendwie einen Film, weil der sich verkaufen könnte, sondern weil einen das halt thematisch interessiert. Und ich habe halt lange Zeit mich so in so Gemeinschaftsbewegungen auch irgendwie, oder ich habe mich lange Zeit mit Gemeinschaft auseinandergesetzt, und wir haben in Mecklenburg-Vorpommern eine Lebensgemeinschaft gelebt und jetzt auch irgendwie da in Niederfino eine Gemeinschaft irgendwie gegründet. Und so dieses Ding halt, okay, man versucht was Autarkes aufzubauen und macht sich dann in gewisser Weise irgendwie unabhängig. Und dann war aber bei mir auch irgendwann so der Punkt, dass ich gemerkt habe, okay, es reicht nicht nur, sich mit sich selbst irgendwie zu beschäftigen, sondern dass das Außen, die politische Arbeit wird da auch irgendwie, oder wurde bei mir dann einfach wieder irgendwie aktuell. Und das war so der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, ich habe Bock, mich selber mit Anarchismus auseinanderzusetzen oder sich zu überlegen, okay, wie kann man sein Umfeld denn wirklich auch irgendwie nachhaltig irgendwie verändern? Und da denke ich auch immer noch, dass im Anarchismus ganz viele Ansätze irgendwie drin sind, die da sehr gut funktionieren und auch irgendwie hilfreich sind. Und letztendlich war das jetzt bei den ganzen Projekten, es ist für uns wie eine Bildungsreise auch gewesen, weißt du? So, dass man rausgefunden hat, okay, wie machen das andere Leute und was kann ich für mich da irgendwie rausziehen? Und mich persönlich hat das auf jeden Fall auf einer Organisationsebene extrem weitergebracht. So auch irgendwie, wie geht man mit Gruppen um? Wie guckt man, dass eine Hierarchiefreiheit auch irgendwie auf der einen Seite gegeben ist, und wie kann man auf der anderen Seite auch die Strahlwirkung nach außen hin verändern? Und und auch irgendwie die Frage nach einer Radikalität, weil ich, also wenn man jetzt halt eher so aus diesem Gemeinschafts- oder Hippie-Bereich, da dreht sich halt viel irgendwie um die eigene Verwirklichung oder um die Gruppe. Aber die Auseinandersetzung mit der Gesellschaft im Außen findet auch oft halt nicht so stark und vor allem nicht so konfrontativ irgendwie statt. Und das hat mir halt Griechenland aber auch gezeigt, dass es zum Teil halt eine Radikalität irgendwie braucht und dass wir hier auch oft ganz eher so die, naja, sagen wir, die Härte oder das Repressive des Systems wird auch oft einfach irgendwie sich schön geredet. Und ich glaube, da hat unsere Politik es auch irgendwie in gewisser Weise geschafft, so Bewegungen zu vereinnahmen. Und ich glaube, wenn man was verändern will, dann braucht es einfach auch irgendwie radikale Gedanken. Und das finde ich auch das Schöne am Anarchismus, dass halt nicht ein Aspekt angekreidet wird oder versucht zu verändern, sondern dass das System an sich halt irgendwie in Frage gestellt wird. Und das ist das, was bei eigentlich allen unseren Protagonisten ich auch irgendwie bewundernswert finde. So. Also das ist auch irgendwie bei Hannah so, die zwar jetzt konkret gegen Atomtransporte Dinge irgendwie unternimmt, aber das immer in den Kontext halt irgendwie, wie funktioniert denn das System auch irgendwie an sich irgendwie stellt. Und das ist was ich ganz persönlich für mich da irgendwie rausgezogen habe. Und dann waren aber halt so Geschichten, sowohl wie die CEC als auch in das Kartoffelkombinat, waren durchaus inspirierende Beispiele, wo, ich glaube auch für Marcel kann ich das sagen, wo wir für uns persönlich auch irgendwie so Anstöße bekommen haben, zu gucken, okay, wie läuft das bei uns im Umfeld ab und wie können wir das da, diese Ansätze vielleicht auch irgendwie mit integrieren. Und letztendlich fände ich das total schön, wenn das der Film auch irgendwie schaffen würde, dass er eine Diskussion bei den Leuten auch irgendwie anstößt oder sie dazu bringt, zu gucken, was für Strukturen habe ich denn, in denen ich mich irgendwie bewege und was für Möglichkeiten gibt es, die ganz konkret irgendwie zu verändern. Und wir müssen nicht immer wieder von vorne anfangen, sondern letztendlich sind alle Projekte, die wir uns angeguckt haben, sind wie Blaupausen, wo man sagen kann, okay, da haben Leute das gemacht und dieses System kann man auf die eigenen Verhältnisse übertragen und fängt nicht wieder bei Null an. So. Und es gab natürlich auch irgendwie viele Frustrationsmomente oder manchmal ist man dann irgendwie genervt und denkt sich ja, wo soll das irgendwie eigentlich irgendwie hinführen und drehen wir uns nicht irgendwie ständig auch irgendwie im Kreis, aber so letztendlich würde ich schon sagen, dass wir eher mit mehr Ideen aus diesen Jahren rausgehen, als dass wir desillusioniert wären. Ja, die Dreharbeiten sind ja jetzt schon länger beendet. Ja, gar nicht mal so, aber. Gar nicht mal so. Wir drehen eigentlich ständig immer noch weiter. unserem Cutter fällt dann noch ein, so das bräuchte man doch noch. Oder wir sitzen dann im Schnitt und denkst, ja, aber hier, das fehlt irgendwie noch. Okay. Aber ihr habt auf jeden Fall jetzt eine Start-Next-Kampagne, eben um den weiteren Produktionsprozess zu finanzieren. Ja. Genau, wie geht das jetzt weiter? Oder kurz und knapp gesagt, wann wird der Film fertig? Also wenn jetzt alles glatt läuft, dann sind wir im Dezember mit dem Schnitt durch. Und dann geht der weitere Postproduktionsgang, also jetzt Farbkorrektur, Sounddesign, Untertitelung, Animation wollen wir noch ein bisschen was machen. Das geht dann irgendwie noch ein bisschen weiter, aber eigentlich Anfang des Jahres, also zum Februar hin, sollte der Film eigentlich dann fertig sein. Also das wäre halt, also deswegen haben wir halt die Crowdfunding-Kampagne irgendwie angestoßen, weil uns irgendwann zwischendrin dann schon das Geld eigentlich irgendwie ausgegangen ist. Und Film kostet halt leider aber auch einfach irgendwie Geld. Und ganz viele haben Leute einfach so gemacht, also sowohl jetzt bei Übersetzen, als auch Leute, die uns vor Ort unterstützt haben, als auch Leute jetzt wie Frank, der den Film irgendwie schneidet, der zum Teil seine Arbeit unentgeltlich zur Verfügung gestellt hat. Aber es braucht einfach jetzt, diese 8.000 braucht es auf jeden Fall noch, um den Film auf das Niveau zu bringen, wo wir ihn eigentlich gerne hätten. Und wenn der Film fertig ist, wie ist dann der Veröffentlichungsprozess geplant? Du hast ja am Anfang gesagt, es wird erstmal eine Kinoauswertung geben. Vor ein paar Jahren gab es ja ein jetzt nicht direkt vergleichbares Projekt, aber mit neuesten Resistance ja auch ein Film über die DIY-Bewegung in Europa, der dann auch durch verschiedene Städte gezogen ist. Habt ihr da auch sowas geplant? Und wenn ja, wollt ihr euch da auf Deutschland oder den deutschsprachigen Raum beschränken? Oder sind da auch zum Beispiel Vorführungen an den Orten geplant, wo ihr gedreht habt? Also wir gehen da erstmal so den klassischen Weg. Wenn der Film fertig ist, dann wollen wir ihn bei Filmfestivals einreichen. Und es ist eine Kinoauswertung ist angestrebt, wobei es jetzt auch noch keinen Verleiher irgendwie gibt. Also das muss man dann einfach irgendwie sehen, wenn der Film fertig ist, wie da die Resonanz ist. Und was aber auf jeden Fall geplant ist, ist eine Tour mit dem Film durch Deutschland sowieso und Griechenland und Spanien ist auch auf jeden Fall irgendwie geplant. Also weil natürlich unsere Protagonisten alle auch sehr gespannt sind. Und also da alleine da gäbe es schon genug Plätze, wo man ihn zeigen könnte. Und ehrlich gesagt ist das ja auch irgendwie das Schöne am Filmemachen, wenn man dann mit dem fertigen Film auch irgendwie unterwegs sein kann und mit den Leuten in eine Diskussion irgendwie kommt. Ja, so von meiner Seite wäre es das jetzt erstmal. Ah ja, und dann natürlich wird es den Film auch einfach so im Internet geben oder als DVD. Magst du noch was sagen, was hier noch auf der Seele brennt? Wie lange haben wir denn jetzt eigentlich? Eine halbe Stunde. Eigentlich würde ich sagen, ist halt alles drin. Supi, na dann danke ich dir fürs Interview und wünsche euch viel Erfolg beim weiteren Fertigstellen. Und ich bin auch gespannt drauf. Ja, danke fürs Interview. Wie im Interview erwähnt, läuft gerade eine Startnext-Kampagne zur abschließenden Finanzierung des Projekts. Die Kampagne findet ihr unter www.startnext.de/de/projekt-a. Den Link gibt's auch auf unserem Blog unter aradio.blogsport.de.